Ja, hallo. Ja, ich lustere nach Aloha-Radio. Ja, ich will. Ja, mit die Jacke und die DJ Jab. Ja, ja. Ja, lustern. Ja. Ja, Problem. Als jij niet luistert naar Aloha Radio, ja. Ja, ja.